suis très content. Oui, tout est en ordre. Moyenne. After all the grammar we have seen during our last lessons, it's time we learned some new vocabulary. In this case, the vocabulary of phone conversations. Thus, if you ask for somebody on the phone, you say, "Aus den Herr Schmidt do wann ich gelift?" Is Mr. Schmidt in, please? Ich schwätze gern am Herr Schmidt wann ich gelift. Or, ich geif gern am Herr Schmidt schwätzen wann ich gelift. I would like to speak to Mr. Schmidt, please. Kann ich mam Herr Schmidt schwätzen, wann ich gelift? Can I speak to Mr. Schmidt, please? There are various ways a switchboard operator or the secretary can answer your request. Im Moment, wann ich gelift, ich verbannen ich. One moment, please, I'll connect you. Or, im Moment, wann ich gelift, ich gucken, ob en du as. One moment, please, I'll check if he's in. Or simply, ich gucken, I'll check. The answer can be positive, in which case the switchboard operator will connect you, or it can be negative, in which case he or she has several possibilities. Hin as besat. His line is busy. Hin huet grad eng Verbindung. Hin huet grad eng Verbindung. He's on the phone right now. Et tut mir leid, den Herr Schmidt as net do. I'm sorry, Mr. Schmidt isn't in. Et tut mir leid, den Herr Schmidt as just fort. I'm sorry, Mr. Schmidt has just left. Denn Herr Schmidt has haut de ganzen Dag net do. Mr. Schmidt won't be in all day. Denn Herr Schmidt as an enger Reunion. Mr. Schmidt is at a meeting. Hin as des vor am Ausland. He's abroad this week. Hin huet congé. He's on vacation. Hin as nächst vor am do. He'll be back next week. If the switchboard operator tries to help, there are again several possibilities. Wien as Apparat wann ich gelift? Who is calling, please? Veyas erenum? What's your name? As it beruflich oder privat? Is this an official or private call? Könnt ihr nach ein Keier probieren? Could you try again? Kann ich euch vielleicht helfen? Maybe I can help you. Geif dir ger eng Nachricht hannerlosen? Would you like to leave a message? Kann den Herr Schmidt erst zurückrufen? Can Mr. Schmidt call you? Los mir eine Nummer, und wir rufen erst zurück. Leave me your number, and we'll call you. If you call to fix an appointment, you say, ich hätte gern ein Rendezvous, wann ich gelift. Kann ich ein Rendezvous kriegen, wann ich gelift? So, let's go through this again. Bonjour, Hayas Wagner. Kann ich mit Herr Schmidt schwätzen, wann ich gelift? Es tut mir leid, denn Herr Schmidt ist der Morgen nicht da. Könnt ihr den Mittag nach ein Keier probieren? Kann ich ihm ein Message hinterlassen? Selbstverständlich, of course. Was geht es, wenn ich gelift? What is it about, please? Ich hätte gerne ein Rendezvous für mehr den Mittag. Okay, merci. Denn Herr Schmidt rief dich zurück. Oh, bonjour. Ich gehe gerne mit Madame Meyer schwätzen, wenn ich gelift. Im Moment, ich gucke, ob sie da ist. Es tut mir leid, Madame Meyer hat heute Congé. Könnt ihr nur nach ein Keier probieren? Ja, merci. Wie viel Uhr ist sie mit dem Morgen da? Neun, geht das? Ja, merci. If you make a phone call to book a table in a restaurant, you say, ich gebe gern Tisch reservieren. I would like to book a table. Ja, für wen nie, aber für wie viele Personen? Yes, for when and for how many persons? Für heute Abend, für fünf Leute, for tonight, for five persons. If you need a taxi, you say, ich brauche ein Taxi, wann ich gelift. Ich hätte gern ein Taxi, wann ich gelift. Könnt ihr mir ein Taxi lunch schicken? Can you send me a taxi? Jo, wie ist die Adresse, wann ich gelift? Für wen nie braucht ihr den Taxi? Wie ist eure Nummer, wann ich gelift? Okay, das klappt. Okay, that will be all right.